schlecht geschlafen. Ein Albtraum hat mich wach gemacht. Geh erstmal pinkeln. Das Bier von gestern noch im Kopf noch schlafen. Steig ich ins Abflussloch. Da klingelt's Telefon. Die Braut von gestern dran. Darf nicht dran denken. Wird sogar an sie dran. Wenn sie nicht, wenn sie nicht, wenn sie nicht so groß wär. Wenn sie nicht, wenn sie nicht, wenn sie nicht so groß wär. Zu viel für mich. Ich ging, das war's. Das war's. Das war's. Das war's.